Deutschlandfunk Kultur. Frühkritik. Einsame Wölfe und verrentete Gangster, die es noch einmal wissen wollen. Die bringt unsere Kritikerin Anke Lewicke heute mit ins Studio. Aber persönlich ist dann doch nur sie selber da. Wobei, was heißt nur? Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen. Ja, ja, so einsam bin ich gar nicht. Ja, verrentet auch noch nicht. Aber es geht ja auch nicht um uns, sondern um die Filme. Das war möglicherweise auch eine bisschen zu verkürzende Beschreibung, die ich gerade versucht habe von gleich zwei Filmen, die heute ins Kino kommen. Einer davon heißt Atlas. Und dieser Film erzählt die Geschichte des in die Jahre gekommenen Möbelpackers Walter und der ein Eremitendasein führt. Da merkt man, dass Kurz nicht immer gut ist, weil wenn ich das selber so beschreibe, dann bin ich jetzt von der Idee zu diesem Film noch nicht hin und weg. Gelingt es dem Regisseur David Navrat wirklich, unser Interesse an diesem Mann, an diesem Walter zu wecken? Naja, man ist ja vom Kino und den Konditionen des Kinos doch schon ziemlich konditioniert. Und damit spielt der Film und diese Figur des schweigsamen, introvertierten, wie Sie eben gesagt haben, einsamen Wolfes, das kennt man natürlich ganz gut, diese Figur aus dem Genre-Kino. Und genau damit spielt der Film. Und Walter ist ein Möbelpacker, aber er arbeitet für eine Firma, die, ja, wenn Menschen Schulden gemacht haben, dann werden eben die Wohnungen geräumt. Und diese Firma macht das manchmal auch mit illegalen Methoden und sie hilft auch bei Entmietungen nach. Und dieser Walter macht diesen Job einfach wort- und regungslos und man spürt aber, da war mal was anderes und davon erzählt auch seine Wohnung. Also da gibt es überhaupt gar keinen persönlichen Gegenstand, aber es sind Gewichte da. Also man weiß, er war mal Gewichtheber. Und wenn er mit seinen Kollegen dann mal in die Kneipe geht, dann sagt er eigentlich nichts und er sagt nur was, wenn er meint, auch wirklich was zu sagen zu haben. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder lädt sich seine Last selber auf. Jeder muss sie auch selbst tragen. Ja, und wir fragen uns natürlich, was ist das für eine Last? Was ist das für eine Bürde? Hat er vielleicht eine kriminelle Vergangenheit? Gibt es da Leichen im Keller? Und dann fragt man sich, warum hilft er auf einmal einem der Mieter, der da entmietet werden soll? Der Mieter ist ein junger Mann, hat einen kleinen Sohn. Und diesen jungen Mann verteidigt er dann auch gegen seine Kollegen. Also dieser Film wirft durch diese Figur viele Fragen auf. Und ja, diese Figur ist ein Mysterium und bringt dadurch schon Spannung in den Film. Ich glaube jetzt, dass Regisseur es geschafft hat, weil sie haben es auch geschafft bei mir. Ich habe jetzt schon eine ganz andere Einstellung dazu. Und ich muss schon wieder vorsichtig formulieren, damit das nicht so schief geht wie vorhin. Ich wollte fast sagen, der Film lebt ja sicherlich nicht von seinen brillanten Dialogen. Das stimmt wahrscheinlich so auch nicht, weil das wenige, was gesagt wird, ist ja dann umso wichtiger. Nur es wird ja sehr wenig gesagt, gerade von der Hauptfigur Walter. Rainer Bock, der diesen Walter spielt, schafft er das wirklich ohne Worte, diesen Mann glaubwürdig zu verkörpern? Ja, der hat so alle Facetten der Einsamkeit, kann er eigentlich ganz gut ausspielen und so der Körper, der ja durchtrainiert ist, ist wie so ein Panzer und er ist so die Stoizismus in Person und man schaut einfach gerne dabei zu, weil man eben die ganze Zeit ihn ergründen will und die Kamera lässt einem auch genug Zeit, es gibt viele Totalen auf das Gesicht, manchmal folgt die Kamera ihn einfach so auf seinen einsamen Wegen und dann scheint er wie so ein Schachspieler zu agieren. Also er denkt immer zwei Schritte schon im Voraus und deshalb folgt man ihm auch ganz gerne und man kann auch sagen, er spielt jetzt nicht um unsere Sympathien, also der hat schon ein Männerbild am Laufen, was vielleicht ein bisschen anachronistisch ist, also man muss sich an dieser Figur, die muss man sich erstmal erarbeiten und wenn man sie so ein bisschen besser kennengelernt hat, muss man sich an ihr auch abarbeiten und das ist eine Leistung und dafür ist er auch nominiert für den Deutschen Filmpreis, der ja Freitag in einer Woche verliehen wird. Apropos, man guckt ihm gerne dabei zu. Ich glaube, fast seit es Kino gibt, gucken wir oft gerne Leuten beim Clown zu. Das ist ja so ein klassisches Genre irgendwie, der Tresorknacker. Da kommt jetzt ein neuer Film auch heute ins deutsche Kino, ein britischer Film. Der wird schon relativ lange beworben und ich habe mehrfach schon im Kino Trailer für diesen Film gesehen und dachte mir immer, dass klingt nach einer ganz lustigen Geschichte, könnte auch aufgrund der Schauspieler ganz witzig sein, aber es wirkt doch relativ weit hergeholt. Der Film heißt Ein letzter Job und nun habe ich erfahren gestern erst, das ist nach einer wahren Begebenheit gedreht. Also das stimmt, was die alten Knacker da machen? Das stimmt, das hat sich 2015 ereignet, der größte Juwelenraub und es stimmt auch, addiert man das Alter der realen Knacker zusammen, kam man glaube ich auf 468, nimmt man die der Schauspieler zusammen, ist man eben auf 448 und es ist ganz interessant, wenn man sich so umschaut, nimmt man so andere betagte Schauspieler, gerade Robert Redford hat ja so auch gerade noch mal eine Rolle gespielt, wo er so ein charmanter Bankräuber war, der mit Lächeln und Knarren eben das Geld abgenommen hat. Clint Eastwood hat sich auch auf illegale Abwege begeben, Drogenhändler war er kürzlich. Und nun Michael Caine, es ist so ein bisschen so, als würde Alterslangeweile so ein bisschen Kriminalität erzeugen. Und Sie haben es ja schon gesagt, dieser Film gehört in das Genre des Heist-Movie und da schaut man eben immer dabei zu, wie so Gangster was planen und die Durchführung. Und das ist natürlich deshalb so spannend, weil wir den Plan en Detail kennen und dann, wenn er in die Tat umgesetzt wird, wissen wir genau, das muss jetzt funktionieren. Aber hier ist das so lieblos inszeniert, dass man gar nicht gerne hinschaut. Und dann gibt es auch die ganze Zeit diese Witze eben über, der eine hat Diabetes, der andere muss auf Toilette, der dritte hat einen Hüftschaden. Schaden, passt nicht mehr durchs Loch und das wird alles so kalauerhaft vorgetragen und der mitten, anstatt sich auf das Bohren zu konzentrieren, werden alte Kamellen gewaschen. Hast du nach all den Jahren immer noch eine alte Rechnung zu begleichen? Wenn ich noch eine Rechnung zu begleichen hätte, würdest du es als Erster erfahren. Jetzt spiel dich hier nicht als Schläger auf, Freundchen. Ich weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht. Ich werde dich in der Luft zerreißen, Terry. Komm her. Versuche es. Dann können wir auch gleich zusammen kuscheln. Lass den Scheiß. Ja, da kann man nur zustimmen. Sie sollen sich lieber auf ihre Arbeit konzentrieren und der Film soll sie auch lieber ihre Arbeit machen lassen. Wobei, ich hatte jetzt aber das ist ja oft so, dass man in einem Trailer schon sämtliche Gags eines ganzen Films sieht. Ich fand den Trailer eigentlich lustiger als diesen Ausschnitt. Also, auch wenn es irgendwie nicht besonders gut gemacht ist, gibt es nicht trotzdem was zu lachen zwischendurch in diesem Film? Eigentlich nicht und ich bin auch so enttäuscht, weil ich mag Michael Caine wie Sie ja auch sehr, sehr gerne und er hat ja immer, selbst als Butler bei Batman, dieses britische Understatement, hier hat man das Gefühl, er ist die ganze Zeit wie bestellt und nicht abgeholt und dann macht der Film einen großen Fehler. All diese Gangster haben schon mal in früheren Gangsterfilmen mitgemacht. Das wird zwischendurch eingeblendet und diese Filme würde man viel lieber sehen als Mein letzter Moment, Job. Moment, die blenden wirklich, das ist ja auch ein Spielfilm, ja. Die blenden Ausschnitte aus anderen Spielfilmen ein? Ja, so ganz kurz, so 3 Sekunden, so ähnliche Szenen, so Gänge, so Großaufnahmen. Ja, tatsächlich, 2-mal passiert das. Gut, insofern ist das vielleicht das Einzige, was beide Filme gemeinsam haben. Sie sind auf bestimmte Art und Weise kurios. Aber damit hört es dann, glaube ich, mit den Gemeinsamkeiten schon auf. Herzlichen Dank. Anke Lewicke war das zum einen über Ein letzter Job, also dieser Heist-Movie, also der Wir-Klauen-und-Rauben-Film, über den wir gesprochen haben, und Atlas, der deutsche Film, über den wir am Anfang gesprochen haben, kommen beide heute in die deutschen Kinos. Mehr zum Kino gibt's unter deutschlandfunkkultur.de und Samstagnachmittag ab 14:30 Uhr auch wieder in unserer Sendung Vollbild.